Das 15. internationale Filmfestival Pyongyang findet vom 16. bis zum 23. September in Pyongyang, Hauptstadt der TV-EAKA, statt. Bei diesem Festival werden die Filme der TV-EAKA und vieler Länder der Welt gezeigt. Es wird auch Wettbewerb der Spielfilme, Dokumentar- und Kurzfilme, Sonderaufführung, Informationsvorführung und Austausch der Filme geben. Vorgesehen ist die Probevorführung der koreanischen Filme.